Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Bei uns läuft gut, Holgi, oder? Super. Ja. Ich kann kaum klagen, außer diese Rückenschmerzen. Ja, das liegt am Autositz. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Autositze, auch sowas. Ist das überhaupt, ist kein Thema, oder? Doch. Ja? Aber selbstverständlich, Mann, hier, die haben doch alle Rücken. Ja, ja, frag mich. Ja, eben, ja. Und du liegst nicht zuletzt auch am Sitz. Ja? Ich schreibe das mal als Thema auf. Autositz. Eigentlich, heute müssen wir dringend, denn der Winter ist schon da, darüber reden, wie man sein Fahrzeug winterfest macht. Ja, also da geht es nicht nur um Autositze mit Sitzheizung, sondern um Sitzheizung ertrage ich ja nicht, ne? Nee, so ein Puperzen. Nee, das ist, ich fühle mich dann immer, wenn die Sitzheizung an ist, fühle ich mich immer irgendwann, als hätte ich mich eingenässt. Oh. Ja. Hm. Ja. So, das ist aber jetzt eine unangenehme Vorstellung. Genau. Ich hatte mal einen Wagen, das war ein Leihwagen. Es gibt ja so eine Automarke, mit der komme ich, also Opel. Mhm. Ne? Ich habe schon im Suff mich geweigert, in ein Opel-Taxi zu steigen. Habe gesagt, nee, ich will einen Mercedes haben. Ja. So schlimm finde ich Opel. Ich weiß doch gar nicht, warum. Also, du, damit tut man der Marke so, Unrecht. Ja, ne? Klar. Also, aber ist halt so läuft es halt. Ne? Na gut, aber die ist ja wie jedes andere Auto auch. Ja, klar. Im Winter kriegen sie plötzlich alle ihre Beschwerden. Ne? Ich hatte mal einen Opel vom Autoverleiher, das war sogar ein Corsa, der hatte eine Lenkradheizung. Ja. Und das war geil. Das ist super. Boah, war das cool. Ja. Als der Audi A3 neu rauskam, glaube ich. Das war für mich das erste Mal ein Auto mit Lenkradheizung. Und das fand ich auch super. Unfassbar. Ja, denn wenn, ja wirklich, wenn, also komm, weißt du, im Winter kommst raus, kratzt da womöglich noch Eis ab. Ja. Ja. Weil dann du hast keine beheizbare Frontscheibe hast. Ja, weil du, genau, wollte ich gerade sagen. Frontscheibe in meinem Auto ist auch toll. Genau, da kannst du das dann, da ist es ganz einfach, genau. Aber eben da war es nicht der Fall und dann hast du erstmal kalte Finger. Ne? Ja. Dann setzt du dich ins Auto und dann fasst du womöglich noch ein eiskaltes Lenkrad an, ne? Was natürlich eiskalt ist. Oder es ist beheizt. Sehr, ne? Sehr, sehr tolles Ding. Ja. Dabei gibt es ja im Motorradbereich schon ewig Heizgriffe. Es gibt sogar beheizte Kombis, also wo dann so ein kleiner Wasserkreislauf drin ist oder Elektro. Das sind auch kleine Heizdrähte. Ja, okay. Da reichen ja ganz kleine Leistungen, nicht? Ja. Aber naja, im Motorrad, meine, so leistungsfähig sind die Lichtmaschinen da gar nicht. Also ein beheiztes Lenkrad kannst du sicher nachrüsten, oder? Gibt es da bestimmt dann diese, was früher so Fell war? Jein, du musst es ja irgendwie mit Strom versorgen, nicht? Also Zigarettenanzünder? Naja, wenn du dann einmal voll einschlägst, dann reißt das Kabel ab. Stimmt, da war was. Ja, okay. Ja. Nee, also vielleicht kann man ja irgendeinen Akku hinten dran kleben und den dann, ja, das wäre vielleicht eine Idee. Einigen wir uns auf normale Winterfestigkeit. Was ganz normal. Also kühler. Genau. Kühler, du, der Klassiker ist doch immer jetzt so, Herbst, machen die Autobranche macht Werbung, machen sie ihr Auto winterfest. Genau. Ja? Oder auch die Fachkollegen aus den Rundfunkanstalten fragen mich, sagen Sie mal, Herr Kessler, können Sie was sagen über Auto winterfest machen? Ja, nehmen Sie einfach die Sendung von letztem Jahr. Ja, genau. Genau, wenn sie die noch finden, nicht? Bläh, so langweilig, ne? Was die sich mal vorstellen, ne? Also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, wenn man ein normal gepflegtes Auto hat, ja, muss man da gar nicht winterfest machen. Die Autos, echt nicht? Nicht so Kühlflüssigkeit? Ich sage doch, ein normal gepflegtes Auto, da ist dann die Werkstatt diejenige, die sich sowieso darum kümmert, nicht? Ja. Einmal im Jahr bringt man ja seine Kiste mindestens zum Service. Ja. Und wenn der eben Ende des Sommers oder Anfang des Herbstes liegt, dann macht die Werkstatt das schon. Und die sind ja in den Serviceplänen, ist das ja auch vorgesehen. Also wenn man jetzt ein Auto zum Service bringt, dann wird dann unter anderem eben auch der Füllstand der Scheibenwaschanlage geprüft, ja, und nicht nur geprüft, sondern gegebenenfalls dann eben auch der Saison angepasst. Ja? Aber das ist ja noch das Einfachste, das kann man ja auch noch selber machen. Also ja, das sagst du. Das sagst du. Ja, denn weißt du genau, was du für ein Frostschutzmittel in deine Scheibenwaschanlage kippen musst? Na, das, was es an der Tanke gibt. Ja, da gibt es sicherlich auch das Richtige, aber du musst es auch finden. Denn wenn du jetzt zum Beispiel eine Scheinwerferreinigungsanlage hast. Ja, da habe ich jetzt überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Ja, ist da eine Polycarbonatabdeckung, was früher Streuscheibe hieß und aus Glas war. Und wenn du da mit dem falschen Mittel gegenspritzt, womöglich irgendwas selbst gemixt ist, hast du sofort Spannungsrisse drin, die Scheiben werden blind und kriegen. Okay, also nicht einfach aus einem Kanister Isoprop mit Wasser mischen, nee, vorne rein. Genau, das ist haben wir ja früher ja gemacht. Ja, eben, ne? Eben. Funktioniert auch gut. Mochst halt immer so ein bisschen nach Schnaps. Ja, oder noch ein Tropfen Meister Propper mit rein. Genau. Also funktioniert da eigentlich gut. Aber dann versprödeten ja immer dann die die Schläuche, ne? Dann fingen die an, irgendwie auszukreiden, verstopften die Scheibenwaschdüsen. Dieser ganze Kram resultiert daher, ja, wenn man das falsche Frostschutz- oder Reinigungsmittel in seine Scheibenwaschanlage macht. Dabei ist es vorgeschrieben. Es ist sogar vorgeschrieben, ja, der Gesetzgeber sagt, man muss sein Fahrzeug witterungsentsprechend ausrüsten. Wird natürlich in der Regel nur für Speikreifen, was man dazu braucht, ne? Speikreifen, ja. Das war noch Zeit, als man noch rasselnd über als Asphaltfräse. Kenne ich noch aus Norwegen, kenne ich das noch, und bin da total fasziniert von. Die dürfen ja auch. Die müssen wahrscheinlich sogar. Na ja, klar, und auch im hochalpinen Bereich in Österreich, da gibt es auch Stellen, da wird selbstverständlich noch mit Spikes gefahren. Okay. Ja, also da ist es auch möglich, bei uns in Deutschland aber nicht. Ja, ich meine, wir haben ja auch jetzt nicht unbedingt so dicke geschlossene Eisdecken auf dem Asphalt. Ja, aber die reden doch alle von Klimawandel. Wer weiß, wie es noch kommt. Ne? Wenn der Golfstrom abreißt, dann wird es kälter. Dann kann das sein, dass das passiert. Aber dann können wir auch wieder Speikreifen verkaufen. Dann wird die Straßenverkehrszulassungsordnung angepasst. Genau. Bis dahin fahren wir mit rasselnden Ketten über die Autobahn. Mit rasselnden Ketten. Ketten dürfen ja auch nur maximal 50 Kilometer pro Stunde fahren. Ah, ja? Ich bin noch nie mit Schneeketten gefahren. Fantastisch. Ja, ich erinnere mich noch, ich hatte mal einen VW-Bus und da war, also so ein alter, das war so ein T2-Hochdach, Ex-Post. Ja. Und der hat ja Heckantrieb und wenn es dann glatt ist und man war ein bisschen schnell in der Kurve, dann ging der auch quer, ne? Und dachte, ja, so geht's ja nicht, und kramte eben Schneeketten raus, die ich dafür hatte. 185-14 waren die. Mhm. Also die Reifen, 185-14. 185er auf dem VW-Bus? Ja. Ist das normal? Das ist doch nicht normal. Doch. Echt? Also bei dem ja, beim T3 auch, 185er. Ich hätte gedacht, da sind nur 155er drauf oder nein, irgendwas. Nein. Die musste doch, also ein bisschen Last musste der schon aufnehmen. Okay. Also es war in dem Fall 185er. Und da fand also Ketten und bin damit wunderbar durch den Tiefschnee geflügt. Fuhr sich fantastisch, fand ich gut. Und hatte auch so ein vertrautes Rasselgeräusch. Also man fühlte sich gut damit. Ja. Und der bremste auch wieder. Ja. Ja, ist ja der Witz bei Schneeketten eigentlich, lenken und bremsen. Nicht etwa den steilen Berg hoch, das kriegst du schon irgendwie hin, aber bremsen und lenken, darauf kommt es an bei Ketten. Ja, ne? Ja, aber so, wir haben gelernt, eigentlich brauchen wir das Auto gar nicht winterfest machen, weil ein ordentlich gepflegtes Auto. Wenn man ein ordentlich gepflegtes Auto hat. Nun gibt es aber Leute, die machen es selbst, die übernehmen die Fahrzeugpflege selbst. Alte, ja. Ja, muss ja gar nicht 30 Jahre alt sein, also ganz normaler Gebrauchter. Es kommt eigentlich, worauf kommt es an bei einem Fahrzeug, was man als winterfest bezeichnet? Flüssigkeiten natürlich, also Kühlerfrostschutz kontrollieren. Ausspindeln? Warum heißt es Ausspindeln? Ich habe nicht die Leistung, ich wollte dich fragen, ich weiß noch nicht mal, was das ist. Naja, Ausspindeln ist wahrscheinlich so ein, weiß ich nicht, Physiklaborbegriff. Ja? Du hast ein Aerometer. Ja? Damit wird also die Dichte der Kühlflüssigkeit gemessen. Mhm. Ja, und je nachdem, wie viel Frostschutzmittel drin ist, Frostschutzmittel ist ja Glykol. Ja. Ja? Jetzt komm ja bitte nicht mit Wein und das ist eine andere Sendung. Gell? Ja. Also man soll ja Alkohol. Meine Eltern haben bei dem Laden früher immer ihren Wein gekauft, der dann aufgeflogen. Aber es ist eine andere Sendung. War das nicht ein ganzes Land? Ja, im Wesentlichen war es wohl ein großer Vertrieb, der da sehr ruchbar geworden ist. Naja gut, also jedenfalls Glykol ist auch so ein aus der Gruppe der Alkohole, glaube ich. Ich bin kein Chemiker, also es hat schon damit irgendwie ein bisschen was zu tun. Und dieses Glykol sorgt dafür, dass die Frostfestigkeit von Wasser zunimmt. Ja, also normalerweise wissen wir ja, 0 Grad wird aus Wasser Eis. Und wenn man dann Glykol drin hat, dann sinkt der Wert. Ich sehe jetzt schon die Kommentare. Nein, das stimmt nicht. Die Anomalie des Wassers. Wasser wird erstmal, aber ja. Nee, bei 4 Grad hat seine größte Dichte. So war es, ne? Größte Dichte. Das ist okay, aber Eis ist Nullpunkt. Ja, also 0 Grad Celsius ist der Punkt, wo Wasser gefriert. Kochen ist wieder was anderes. Ja, und destilliertes und so. Und, ja. Ja, so, okay. Und wenn man jetzt also Glykol, also Frostschutzmittel, reinführt, mischt das Kühlwasser mit Glykol, man könnte theoretisch auch Alkohol nehmen, würde aber verdunsten, viel zu schnell. Wenn es warm wird, verdunstet der Alkohol, dann ist es wieder weg und wird weniger. Also das ist nicht zielführend. Bis zu, ich glaube, 60% ist die Grenze. Also wenn man jetzt 60% Glykol und 40% Wasser hat, dann liegt die Frostfestigkeit, muss ich jetzt mal aus der Erinnerung suchen, irgendwo bei minus 34 Grad oder so. wenn man dann sagt, ja, dann nehme ich doch reines Glykol als Frostmittel, dann geht es wieder hoch. Weil reines Glykol friert schneller. Ach. Witzigerweise. Okay. Ja, das ist so eine Hysterese, die da warum auch immer stattfindet. Mhm. Deswegen sagt man über den breiten Daumen gepeilt maximal 50-50. Okay. Ja, also wenn ich Frostschutz oder Kühlmittel einfülle, frisches Kühlmittel einfülle, maximal 50-50. Verdunstet das denn dann auch? Oder ist, wenn ich das dieses Jahr eingefüllt habe, das nächstes Jahr noch da? Das ist nächstes Jahr noch da. Okay. Ja, und übernächstes auch. Und auch das danach folgende Jahr. Allerdings ist Frostschutzmittel, man sagt, da gibt es ja Glyzantin zum Beispiel. Glyzantin ist ein Markenname von der BASF. Und meiner Meinung nach das Beste, was man kaufen kann. Okay. Da ist ja auch ein Korrosionsschutzmittel drin. Ja, denn das Kühlsystem besteht ja aus Alu, Kupfer möglicherweise, Kunststoff. Mhm. Und wenn du Pech hast, dann sind da mehrere Materialien direkt im Kontakt zueinander und dann gibt es diese berühmte chemische Korrosion, also diese Spannungsreihe der Elemente. Das Höherwertigere wandert zum Niederwertigen. Ja. Ja, also galvanische Elemente, die sich auflösen. Du hast ja von Opferanoden in der Schifffahrt bestimmt schon mal gehört. So, also es findet, wenn man jetzt reines Wasser nähme, als Kühlmittel, eine Korrosion statt im Kühlmittel, also im Kühlkreislauf. Ja, und das kann verhindert werden, indem man eben Korrosionsschutzingredienzien ins Frostschutzmittel mit reinmacht. Die lösen sich, aber die verbrauchen sich. Okay. Das heißt also, man müsste sein Kühlmittel eigentlich so alle 3 Jahre erneuern. Ja, steht in den Wartungsplänen. Wie kriege ich das Alte eigentlich da raus? Man lässt es ab. Gibt es eine Ablassschraube? Da gibt es entweder im Kühler oder auch im Motorblock eine Ablassschraube. Okay. Dann läuft die Brühe raus und man ersetzt sie durch neue. Ist ja ganz einfach. Also ja, da ist ja kein Druck drauf bei kaltem Motor. So, jetzt ist die Frage, was nehme ich denn für ein Frostschutzmittel? Ja, es gibt ja also Unterschiede in den Farben zum Beispiel. Es gibt grünes, blaues, violettes, rosafarbenes, sagt gelbes. Sagt das irgendwas aus? Ich dachte, das wäre irgendwie so. Leider nicht. Aral ist halt blau und. Leider nicht. Früher war es mal eine ganze Weile so, dass es gibt silikathaltige und silikatfreie Kühlmittel. Ja? Zwei verschiedene Systeme, die man aber nicht mischen sollte. Ja, eigentlich auch das heißt, nicht. Man sollte wissen, was drin ist. Genau, bevor man und was da wird es schwierig. Ja. Da wird es nämlich schwierig, wenn ich jetzt sage, okay, also ich habe ein Auto, irgendeins, VW oder Mercedes oder Ford, gucke ich noch meiner Bedienungsanleitung nach, was ist denn da drin für ein Kühlmittel? Da steht dann immer nur, wenn Sie Kühlmittel nachfüllen, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler, der sagt Ihnen dann schon, welches das Richtige ist. Okay, so, dann kannst du zum Autozubehörhandel gehen und die gucken danach, die geben den Typschlüssel ein und sagen, ah, okay, ja, da haben wir hier, steht das Glykol G48. Ja, das ist hochpreisiger als andere Kühlmittel. Wenn man jetzt Kühlmittel nachfüllen will oder Frostschutzmittel nachfüllen will, dann guckt man an der Tankstelle und kauft eben das, was da steht. Das ist nicht immer das, was einem der Hersteller empfiehlt. Ja. Das hat einfach einen anderen Namen. Und deswegen wäre es eben schön, wenn man genau wüsste, ist da jetzt Silikat drin oder kein Silikat. Denn wenn man Silikathaltiges mit silikatfreiem Frostschutzmittel mischt, dann beginnt es auszuflocken und dann hat man da so eine trübe Brühe. Ja. Also es verträgt sich einfach nicht. Der Motor geht nicht sofort kaputt. Aber es ist eben wirklich eine Sache für sich, eine Wissenschaft für sich. Und um herauszufinden, welches Frostschutzmittel für das eigene Auto das richtige ist, muss man so ein bisschen recherchieren. Das ist nicht unmöglich. Ich habe das Gefühl, als wäre es einfacher und auch gar nicht so teuer, in eine Werkstatt zu fahren und zu sagen, mach mal neu Frostschutz. Ja, aber auch da habe ich schon Sachen erlebt, da wird aus der großen Kanne reingekippt, oh, ist da noch Frostschutz drauf? Alles klar, Glucker. Okay, ja. Und schon, man weiß ja auch gar nicht, was drin ist. Ja, die Werkstatt weiß ja ja nicht, wer hat denn da vorher was nachgefüllt. Du kannst ja theoretisch. Steht das eigentlich in meinem Serviceheft, wo dann immer so die Stempelchen reingemacht werden? Eigentlich da steht weiter hinten steht auch Frostschutzmittel, also Frostschutzsicherheit geprüft und ergänzt zum Beispiel. Also da muss man, ich persönlich gucke aber immer genau nach, was ist drin, was gehört rein und ich stelle mir wirklich einen 5-Liter-Kanister vorgemischt rein in den Keller und immer wenn ich was nachfülle, hole ich mir den Kanister und glucke das rein. Und da schreibe ich aber dann noch rauf, was da drin ist, damit ich es dann nach 5 Jahren vergessen habe. Ist denn dann, wenn das in meinem Kühlsystem langsam aber sicher abbaut, also vor allen Dingen der Korrosionsschutz, Dann müsste der in deinem Kanister im Keller doch auch. Nee, der wird ja, da hast du ja nicht diese Wärme. Also die, da, ach so, das okay. Reagiert eben mit den Materialien. Ja, okay, verstehe. Das bildet ja, sozusagen ja. So eine Art Schutzfilm, der sich dann irgendwann aufbraucht. Wenn es aber im Kanister bleibt, passiert da erstmal nichts. Okay. Kühler, ja, Scheibenwaschwasser. Warte mal, Kühler ist, ich bin, glaube ich, noch nicht so ganz durch mit Kühler. Oh. Da ist ja mal die Frage, was nehme ich? Ah, da nimmt man bestimmt destilliertes Wasser. Das ist bestimmt das Beste. Da bildet sich nicht so viel Kalk. Ja, genau, wie beim Bügeleisen. Ja, ja denkt man. Ne? Ist aber gar nicht gut. Mist. Weil destilliertes Wasser ist eben sehr reaktionsfreudig und holt sich eben unter Umständen aus den Materialien des Kühlsystems auch wieder was raus. Ah. Also wirkt sozusagen korrodierend oder korrosiv. Und deswegen sage ich immer, man nehme besser kalkarmes Wasser. Ja, in Berlin ist das Leitungswasser sehr kalkhaltig. Mhm. Sollte man also nicht reines Leitungswasser nehmen, dann hat man da ganz schnell einen zugesetzten Kühler, gerade bei einem älteren Auto. Sondern ich nehme immer so eine Mischung 50-50, kaufe mir also so einen großen Kanister Aquadest und mache dann 50-50 Leitungswasser und Aquadest. Ja. Und die Mischung wird dann nochmal 50-50 mit Frostschutz gemischt. Ist ein bisschen Planscherei, macht man einmal und dann hat man einen 5-Liter-Kanister ja. Voll und der hält ja eine Weile. Ja, ja, ja. Also so würde ich vorgehen. Kühler, das ist das. Das Scheiben, also das mit dem Scheibenwaschzeugs, dass es da Unterschiede gibt, war mir nicht mal ansatzweise klar. Ja. Also das ist ja furchtbar. Steht ja drauf, nicht? Auf den. Ja, da steht so viel drauf. Da steht alles Mögliche drauf. Genau, it's got electrolytes. Also das ist ja irgendwie. Ja, also du musst eigentlich nur darauf achten, Fächerdüsen geeignet, ja, weil heute hast du fast nur noch Fächerdüsen. Ja. Und dann eben auch für Scheibenwaschanlagen, also Kunststoffe, greift Kunststoffe nicht an. Mhm. Denn du kennst ja bestimmt bei vielen Autos mit Heckscheibenwischer, also Kombis oder Schräghecks, direkt immer unter dem Wischer ist immer so eine Rostblase. Ne? Und warum? Weil auch da das falsche Frostschutzmittel drin ist, also zu aggressiv gegenüber dem Lack. Ja, da löst sich der Lack auf. Also man sollte sich da was kaufen, was wirklich für den automobilen Einsatzzweck geeignet ist. Okay. Entweder hast du das falsche Zeug drin und kriegst deine Scheinwerfer-Streuscheiben vergilben dir oder kriegen Spannungsriss oder was auch immer. Oder du löst dir eben den Lack auf oder die Dichtungen lösen sich auf. Also es gibt gerade diese Hausmittelchen, die man sich früher selber gemischt hat, die sind no-no. Sollte man auf keinen Fall nehmen. Auf der sicheren Seite, auch was die Reinigungswirkung betrifft, bist du eigentlich immer, wenn du dir Sonax kaufst, Sonax-Produkte. Die sind schon gut. Nigrin ist auch gut, aber die Tests, die ich so lese, da ist Sonax immer vorne. Manchmal ist Dr. Wack auch noch. Nie gehört, aber klingt geil. Ja, ist auch. Ich kaufe nur Dr. Wack. Ja, Dr. Wack stellt auch so ein Zeug her und das kann man auch nehmen. Das sind aber die drei, die ich kenne. Ja. Was auch immer ganz gut geht, also das ist dann wieder eher was für Sommer, das sind so die Angebote, die im Supermarkt sind. Ja. Da kriegst du dann eben so eine Konzentrate, da hat man so eine kleine Flasche, wo man dann eben so ein Messkäppchen voll macht und dann zu 10 Liter Wasser mischt, also total ergiebig. Mhm. Für den Sommer ist es okay. Aber obwohl auch da gibt es, jetzt im Herbst gibt es bei Aldi und Lidl gibt es immer diese 5 Liter Kanister. Ja, die haben so Saisonware. Ne? Genau, die sind, letztes Jahr kosteten die noch 5 Euro, 4,99 die 5 Liter, der 5 Liter Kanister. Jetzt sind die auf 6,99 hochgegangen. Keine Ahnung warum, also die sind jedenfalls teurer geworden. Und weil wir Autofahrer jeden Preis bezahlen. Wahrscheinlich, ja. wie bei allem. Wir sind halt doof. Ja, und da ist bei dem Aldi-Produkt, das war bis 60 Grad frostfest. Mhm. Ist natürlich Quatsch, 60 Grad, da ist längst alles andere zusammengefroren. Genau. Ja, also ich mische das immer, ich mache immer eine Frostfestigkeit ungefähr, die liegen so bei irgendwo zwischen minus 15 und minus 20. Ja. Auch da gibt es übrigens Messspindeln, ähnlich wie fürs Kühlwasser. Allerdings eben für die Scheibenwaschanlage. Das ist ja eine andere Dichte und man muss also wirklich mehrere, die natürlich alle gleich aussehen, die muss man dann in extra Schachtel legen und beschriften, damit man nicht mit dem Scheibenwaschwasser-Aerometer dann sein Kühlwasser misst. Da kommt dann irgendein Blödsinn bei raus. Ne? Also auch nicht so einfach. Kraftstoff. Ja, ich erinnere Diesel. Mich an Zeiten, genau, da hat man beim Diesel lieber noch mal so einen Liter Petroleum super beigeschüttet. Ja, oder so, damit oder das nicht, Normalbenzin. Damit das nicht so eine Gallertartige. Damit es nicht paraffiniert. Versulzt. Ja, genau. Ja, ist ja richtig. ist aber nicht mehr, oder? Es gab dann irgendwie auch so, hier können Sie Winterdiesel tanken, kostet auch nur 3 Mark mehr. Gut, verlassen wir jetzt mal die Flüssigkeiten, die immer im Auto sind und gehen hin zu Betriebsstoffen. Ja. Also da ist ja dann Öl und Benzin oder Kraftstoff. Winteröl? Nee. Ja, doch. Stimmt, hatten wir in der Ölsendung auch kurz mal. Winteröl, also dünnflüssiges, nicht? Ja. Damit die Durchölung möglichst schnell passiert. Also du kannst, wenn du jetzt irgendwie ein, weiß ich nicht, ein 20er oder 30er Einbereichsöl hast, das ist dann, also wird bei minus 10 Grad ist es so ungefähr so wie Honig. Ja? Ja. Also da schafft es der Anlasser kaum noch, die Kurbelwelle durchzudrehen, weil die Widerstände so hoch sind an der Ölpumpe. Aber ich fahre jetzt nicht in die Werkstatt und sage, oh, es ist Herbst, tu mir mal 10 Liter Winteröl rein. Nee, früher war es so, tatsächlich. Ja, aber da waren ja die Ölwechselintervalle lang auch bei 5000 Kilometern. Ne? Okay, heute liegen sie bei 40.000. Naja, eben. Und dann, deswegen gibt es Mehrbereichsöle, nicht? Die basieren auf einem ganz wasserdünnen Öl, ne? Also ganz, ganz dünne Öle von der Viskosität her. Wir reden jetzt mal nicht von den ganzen Additiven. Und da sind dann Inhibitoren drin, sozusagen, oder Quellkörper, die mit zunehmender Erwärmung des Öls eben quasi dick werden und das Öl verdicken. Ja, also jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Sodass eben dann auch bei einem heißen Motor das Öl nicht so dünn ist, dass der Ölfilm abreißt. Ne? Also das sind Mehrbereichsöle. Und deswegen muss man, man macht ja sowieso in der Regel einmal im Jahr einen Ölwechsel, jetzt über den breiten Daumen gepeilt. Ich nicht mehr. Du nicht mehr? Habe ich dir nicht von meinem Ölwechsel erzählt? Weißt du, wie viel Öl in einem Ford Transit mit 2 Liter Motor sind? Irgendwie war ja die Hölle. 9,8 Liter Öl sind da drin. Wahnsinn, davon sind 0,8. Andere kaufen sich für den Ölwechselpreis ein neues Auto. Ja, na gut. Ja, ich zum Beispiel, genau. Ja, genau. Nee, gut, aber ich glaube, das Ölthema ist im Winter und Sommer jetzt kein Problem. Also, weil die Mehrbereichsöle, die decken das heute locker ab. Man hört davon auch nichts. Also, wenn das ein Problem wäre, würde das auch in der Presse irgendwie regelmäßig. Nee. Aber schlimmer ist natürlich mit Kraftstoffen. Nicht? Also bei Vergaserkraftstoffen, also Benzin, ist es kein Problem. Das macht da nichts, aber die Paraffinierung, die du vorhin angesprochen hast, bei Dieseln schon. Nicht? Also als es so die letzten Jahre, als es mal so richtig knackig kalt war, da war also gerade auf dem platten Lande, wo dann vielleicht noch Wind weht, da sind dann die Autos nicht mehr angesprungen, weil im Dieselhauptfilter eben bloß noch irgendwie so Kerzenwachs-ähnliches Zeug war, eben Paraffin. Ne? Ich würde aber von der Mineralölindustrie eigentlich erwarten, dass die ab einer bestimmten Jahreszeit. Ab jetzt gibt es Winterdiesel. Ja. Es gibt Sommerdiesel und Winterdiesel. Und der Winterdiesel, der hat eben eine höhere, da ist der, warte mal, wie heißt der? CPP, der Cold Weather Plugging Point. Mhm. Ja, der liegt dann tiefer. Mhm. Müsste man mal in die Ölnormen gucken. Ich glaube, der liegt so bei irgendwo bei minus 18 Grad oder so. Minus 18 Grad in der Größe. Also da kann es schon ordentlich kalt werden. Nun gibt es aber manchmal Situationen, da ist es noch kälter und dann hilft auch der Winterdiesel nicht. Und da sollte man dann, also in Skandinavien beispielsweise, ist ja klassisch noch viel kälter. Polarkreis, da gibt's Feuer unterm Auto. Da wird eben Polardiesel ausgeschenkt. Und der Polardiesel entspricht im Winter der Zusammensetzung wie die Ultimate-Diesel-Qualitäten, also diese ganz teuren. Ja. Also wer Sorge hat, dass seine Kiste im Winter, wenn es richtig kalt wird, nicht mehr anspringt, sollte dann eben wenigstens einmal dieses Ultimate tanken, Diesel. Was halt richtig teuer ist, ne? Das ist dann jetzt natürlich, jetzt ist es schmerzhaft mehr, aber gut, wenn man sich überlegt, was passiert, wenn die Kiste erstmal zusammengeht, also wenn paraffiniert ist, wenn die Einspritzanlage paraffiniert ist, da hilft nur noch der Abschleppwagen. Ach echt, da hilft auch meine Standheizung nichts. Nein, so, dass es wieder warm wird und dann wieder flüssig und alles. Naja, gut, wenn die Standheizung so vom Setup so ist, dass die Kraftstoffanlage mitgeheizt wird. Nicht? Es gibt ja, also früher gab es jedenfalls so eine Adapterstücke zwischen dem Diesel-Hauptfilter und dem Kraftstoffsystem, wo eine Heizspirale drin war. Da wurde also der Hauptfilter ein bisschen geheizt, aber bei so extremen Temperaturen weiß ich nicht. Wenn es erstmal soweit ist, hilft nur eins, hochnehmen, in die geheizte Garage stellen. Okay, das bedeutet aber auch, also ein Feuer unterm Auto, man kennt die Bilder. Ja. Mit einem Föhn reinhalten, würde das reichen? Ja, könnte man tun. Ne? Ja. Aber wenn du eben in einer Situation bist, wo eine Steckdose in der reichbaren Nähe klar, ist. Schon klar, mir geht es jetzt auch, kann ich mir selber helfen oder muss ich. Also würde gehen. Okay. Würde gehen. Ich meine, wenn man da eben ordentlich Wärme reinbringt, ja, dann geht's schon. Ohne jetzt natürlich das halbe Auto abzubrennen. Ja, aber so ein Bautrockner vorne. Ja, irgendwie sowas. So, das waren die Flüssigkeiten. Ne? Bremsflüssigkeit ist wahrscheinlich unauffällig, sollte man sowieso alle 2 Jahre wechseln. Die wird jetzt nicht einfrieren. Nicht? Also die hat ja eher das Problem, dass sie zu schnell kocht, wenn der Wassergehalt zu hoch ist. Habe ich noch ein Problem mit Gummis, Türgummis? Genau, da wollte ich jetzt gerade kommen, drauf kommen. Also nach wie vor gibt es natürlich Türgummis und wenn die alt sind, porös sind, womöglich feucht werden im Herbst und dann frieren. Und dann reißt du die Tür auf. Genau, dann klebt. Falls du sie aufgekriegt hast, weil das Schloss eingefroren ist. Das ist gleich der nächste Punkt. Ja. Na, bloß heute hast du ja fast immer nur Fernbedienung. Stimmt, ja. Ja, also wenn die nicht funktioniert, weil sie eingefroren ist, dann sollte man besser sowieso nicht mehr fahren mit der Kiste. Also das funktioniert in der Regel schon. Ja. Allerdings Batterie, nicht? Das ist ja der, das ist ja der nächste Punkt. Die Batterie mag Kälte nicht, ja. Ja, genau. Also wir waren jetzt bei Dichtung. Ja. Da hilft eigentlich auch nur Vorbeugen, also immer schön sauber machen, trocken halten. Und wenn man jetzt... Und hier diese... man macht entweder Hirschteig oder Glycerin. Genau, ja. So Stifte gibt es da ja, ne? Wo du so genau, und also ich persönlich bin so ein Hirschteig-Fan, gibt es auch im Autozubehör so eine mega schmierige, cremeartige Masse, die dann einfach aufgetragen wird. Und ja, wenn man das einmal gemacht hat im Herbst, man muss es einfach machen. Ja. Also das ist ganz normal, Vorbeugen, Pflegen. Glycerin tut es aber auch. Bloß Glycerin gibt es an einer, weiß ich nicht, in einer Apotheke im Fläschchen. Dann macht man sich ins Glas und macht dann mit dem Pinsel. Das ist Geschmackssache. Kannst du ja auch bei mir abholen kommen. Ich habe mir irgendwann mal, weil mein Desinfektionsmittel für die Hände, das mische ich halt selbst. Ah. Isoprop, Wasser, Glycerin ist halt billiger als dieser ganze Kram, den er da kaufen muss. Und ich habe irgendwie das Rezept missverstanden und habe mir, ich glaube, 100-mal so viel Glycerin gekauft, wie ich eigentlich bräuchte. Das heißt, ich habe eine Literflasche Glycerin zu Hause. Ja, na gut. Und das entspricht wahrscheinlich einer Buttermenge von, ich weiß es nicht, einem Kubikmeter Butter oder so. Das ist das fettigste. Ja, du, apropos, wir wollen. Falls du mal Glycerin brauchst, sagst du Bescheid, ja, kriegst du genau. Ein Spritzerchen von mir ab. Wir haben ja vorhin noch über diesen Polar- und Winterdiesel gesprochen. Ja. Früher, und das steht teilweise sogar heute noch drin, kann man bis zu 30%, war glaube ich die Zahl, Petroleum dem Diesel beimischen. Nicht Benzin mehr. Früher konnte man bei den Vorkammerdieseln von Mercedes normal Benzin. Aber ich will in meinen Turbo-Diesel, ja, alles hier mit Computer und so. Guck mal in die Bedienungsanleitung. Im Extremfall, Petroleum ist ja sehr dieselähnlich. Ja. Ja, und hat ja auch eine gewisse Schmierfunktion. Das ist ja gerade bei den Common Rail Diesel. Danach kaufe ich mir dann einen neuen Cut, oder? Nein. Nein, das wird verbrannt. Also das wird schon verbrannt. Okay. Aber es gibt tatsächlich immer noch Autos, wo das immer noch heute noch drin steht. Okay. In der Bedienungsanleitung. Und damit ist es ja freigegeben vom Hersteller, nicht? Eben um den Cold Weather Plugging Point runterzusetzen. Gut, aber das nur noch am Rande. Die Batterie. Batterie ist ja das A und O. Ne? Ja. Also wenn man den ADAC fragt im Frühjahr, wie war es denn im letzten Winter? Dann sagen, ja, wir hatten wieder 1,8 Millionen Einsätze und davon waren 1,7999 genau, Millionen. Genau, haben wir neue Batterien verkauft. Jedenfalls Starthilfe gegeben. Nicht? Also die Batterie ist leer. Die Batterie ist deswegen leer, weil sie A, zu alt ist, B, zu wenig gefahren wird und C, natürlich die Batteriekapazität auch bei einer guten Batterie durch die niedrigen Temperaturen deutlich sinkt. Mhm. Ja? Und im Winter ist ja dunkel und man fährt mit Heizung und Gebläse und da wird eben das, was von der Lichtmaschine kommt, eben zu einem viel größeren Teil für Verbraucher benötigt und dann fällt eben weniger Energie ab, um die Batterie zu laden. Und wenn man dann noch eben nur Kurzstrecke fährt, immer nur 8 Kilometer hin, Kiste wieder kalt werden lässt, dann den kalten Motor wieder mühsam startet, irgendwann ist die Batterie eben tot, ja. Wenn die nicht vernünftig aufgeladen wird. Da kann man, wenn man so ein Fall ist, also mit Kurzstreckenfahrerei im Winter, hilft eigentlich immer nur Zwischenladen. Sollte man auch machen, ja, um so einer Batterie dann ab und zu wenigstens mal wieder so einen kleinen Energieschub zu geben. Denn wenn sie erstmal tief entladen ist und dann immer wieder gequält wird mit Starthilfe und nochmal wieder und so, dann ist sie irgendwann auch tot. Ich habe jetzt zwei Batteriesysteme bei mir im Fahrzeug. Mhm. Also ich habe einmal die Starterbatterie, die Aufbaubatterie. Mhm. Die Aufbaubatterie lade ich mit einer Solaranlage. Mhm. Das heißt, die geht nicht kaputt. Könnte ich eigentlich auch eine Solarfalt-Dingsi in die Windschutzscheibe legen? Das kann ich. Aber wie kriege ich den Strom in die Batterie? Könnte ich das über einen Zigarettenanzünder zurückleiten eigentlich? Könntest du, wenn der Zigarettenanzünder so geschaltet ist, was in der Mehrzahl der Fälle heute nicht mehr der Fall ist, dass er auch ohne Zündung funktioniert. Ja, also wenn der jetzt wenn du da irgendwie dein Navi oder dein Handy-Ladegerät reinsteckst und das lädt auch im ausgeschalteten Zustand des Autos, dann geht das. Ja. Dann kannst du einfach den Stecker von dem Solar-Panel eben da reinstecken und dann wird die Batterie auf Level gehalten. Ja, reicht ja. Ja, also reicht selbst, ja. Einfach nur die Selbstentladung, wenn genau. Die kompensiert wird, das ist eine gute Idee. Oder Kann man sich das basteln? Man kann basteln es sich lassen? Natürlich auch basteln. Ja, man kann auch einfach, also das geht auch heute noch, dass du einfach ein Kabel. Achso, ich dachte, den Zigarettenanzünder umbauen oder so. Nee, einen extra Zigarettenanzünder. Okay. Würde ich mir dann bauen. Ne? Oder eben meinetwegen mit dem Polklemmen direkt an die Batterie gehen. Geht ja zur Not auch noch. Wenn man weiß, jetzt steht die Kiste. Ja, das habe ich in der Aufbaubatterie, habe ich das. Also da habe ich, was heißt Polklemmen? Das habe ich jetzt auch fest eingebaut, aber ja. Da fällt halt aber das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, wenn man eben weiß, man fährt im Winter seltener mit seinem Auto, möchte aber trotzdem eben einen Spontanstarter haben, dann ist sowas eine ganz gute Lösung. Dazu mal Batterien ja auch nicht mehr billig sind. Ne? Also ach na ja, also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich habe gerade bei meinem 190er ist die Batterie jetzt Fratze, war eigentlich eine gute Batterie, die ist ich habe mal nachgeguckt, sind da schon wieder 5 Jahre, seitdem ich die gekauft habe, die Zeit vergeht eben. Mhm. Die kann jetzt nicht mehr und jetzt habe ich mir eine einfach aus dem Netz bestellt für, glaube ich, nicht mal 50 Euro. Och, das geht ja. Ich weiß noch, als ich mit dem 124er liegen geblieben bin und dann von einem freundlichen ADAC-Mann Huckepack, der eigentlich fahren die ja dann nur bis zur nächsten Werkstatt oder irgendwie sowas, aber es war halt spät und nichts hatte mehr auf und der hat mich dann Huckepack nach, was war das da, Hoppegarten, wo diese ganzen riesigen Autozubehörläden da draußen sind, zum nächstgelegenen Autozubehörladen gefahren, die Karre da abgelangt, gesagt, schönes Wochenende noch. Ja. Und da habe ich mir dann direkt eine neue Batterie gekauft und einbauen. Autoteile 24 an der B1, kann gut sein, ja, glaube ich. Ja. Und das waren aber mal signifikant über 100 Euro, die das gekostet hat, das Ding. Naja gut, kommt immer natürlich auf die Größe an. Also ja klar, war ein fetter Sechszylinder. Und, ne? Na, obwohl der ist auch, kommt glaube ich mit einer 66 AH oder so. Ich weiß nicht mehr, was es war. Na gut, also wie auch immer, wenn du eben am Point of Sale stehst, also da, wo der eine Batterie kaputt ist, da dann zahlst kostet du jeden einfach. Preis. Das ist ähnlich wie mit dem Frostschutz aus der Tankstelle. Ja, ne? Und ich habe die jetzt einfach, ich weiß, dass die Batterie kaputt ist und habe mir die jetzt eben, die kommt jetzt irgendwann nächste Woche, kommt das Ding per Post an und fertig. Mhm. Ne? Dann baue ich es ein. Geht ja auch noch bei so einer alten Kiste, bei einem modernen Auto kommt ja noch hinzu. Darf man ja nicht vergessen, wenn du jetzt ein Auto hast, was, weiß ich nicht, 4 Jahre oder 5 Jahre alt ist und die Batterie ist Fratze, dann kommt der freundliche Mann vom ADAC, hilft dir, gibt dir Starthilfe, verkauft dir auch eine neue Batterie, baut die gleich ein und lernt sie auch an. Du musst ja dem Lademanagement sagen, was konkret für eine Batterie da drin ist. Ach krass. Damit das Lademanagement weiß, wie viel Strom und so. Und das aber das kann doch nicht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Es ist aber so. Also inzwischen ist es tatsächlich so, du kannst nicht die Batterie einfach aus und eine andere wieder einbauen. Aus mehreren Gründen nicht. Erstmal vergisst das Auto ja alles. Wenn keine Pufferbatterie. Strom weg. Wenn keine Pufferbatterie drin ist. Also, das ist keineswegs mehr trivial. Ja. Und deswegen ist, wenn der. Früher musstest du nur das Radio neu programmieren. Genau. Ja, genau. Oder, ich meine, wenn jetzt der Straßenwachtfahrer kommt, dann kannst du eigentlich glücklich sein, denn du musst keinen Werkstatttermin machen, musst da nicht hinfahren, nicht rumdiskutieren wegen Ersatzwagen und. Es geht ja alles nicht mehr so schnell, nicht? Du willst es ja schnell, du willst ja einsteigen und losfahren. Ja. Ja, und das ist das Geschäftsmodell vom ADAC. Hm? Nur das. Wenn es die gelben Engel nicht gäbe, gäbe es den ADAC nicht. Stimmt. Als Lobbyorganisation will die ja eigentlich gar keiner haben. Nee, naja. Also zumindest die Leute, die da Mitglied sind, verstehen ja, also es hat bei mir auch Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich Mitglied in einer Lobbyorganisation bin, die zufälligerweise auch nur die gelben Engel hat. Ja, genau. Und ich bin ja wegen der gelben Engel dahin. Ja, und ob dann die Zielrichtung der Lobbyorganisation deine ist, ist ja auch die Frage. Ich habe auch, wird man da, eigentlich ist es doch Verein, müsste doch eigentlich auch gefragt werden, so als Mitglied bei irgendwelchen Abstimmungen. Aber wahrscheinlich habe ich unterschrieben, dass ich nur Fördermitglied bin. Keine Ahnung. Du bist wahrscheinlich, du bist Kunde bei der ADAC Versicherungs GmbH. Sowas. Ja, also du weiß ich aber nicht. Da müssten, das wäre gut. Wir können ja mal über den ADAC in der Sendung. Können wir auch mal machen, ja. Ja, aber. Gelbe Engel. Tolle Leute. Letzten Endes beim ADAC Skandal, als es da ging es ja dann nur um so eine gefakte Preisverleihung. Damit poppte das ja auf, nicht? Ach so, dass die dann eben auch noch Versicherungen verticken und Batterien verticken und sowas alles, oder was? Nee, das ist eigentlich bekannt. Es gibt ja den Verein und dann gibt es eben die ADAC Schutzbrief GmbH und die Versicherungs GmbH und bla bla bla. Das liegt aber unter anderem auch am Vereinsrecht in Deutschland. Aber was da war, da ging es ja eben um diesen Preis und da wurde dann an die, als Mitglied konnte man da irgendwie so eine Karte ankreuzen oder im Netz sagen, was einem da am besten gefällt. Und da haben viel zu wenig mitgemacht, hat eben keinen interessiert. Da wurden einfach 2 Nullen rangehängt, ja, damit es ein bisschen Relevanz kriegt. Und das flog aber auf und daraufhin setzte sich dieser Skandal in Gang. Da reden wir gesondert drüber, mein Lieber. Und zwar nennen wir die Sendung nicht ADAC, sondern wir nennen sie Straßenwacht und gucken uns einfach alle mal an, die es da gibt. VCD gibt es ja auch noch, es gibt noch einen ADFC. Ja, ADFC? Das ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Macht der auch sowas? Also ich weiß, dass der ADAC inzwischen auch Fahrradfahrer betreut. Stimmt, zumindest im Großstadtbereich. Ja. Ja, wir machen eine Sendung drüber. Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen drauf vorbereiten und nicht einfach so ins Blaue quatschen, wie wir es gewohnt sind. Wie wir es sonst immer machen. Genau. Genau, wie es sich gehört. Wir waren ja bei Winterfesten. Genau. Warte mal, was gibt's da noch? Wir kommen mal auf diese Winterreifenpflicht, von der immer die Rede ist. Ja, nee. Ist das Pflicht? Naja. Weißt du es? Ich habe extra viel Geld für Ganzjahresreifen bezahlt, damit ich mich dieser Pflicht entziehe. Damit bist du ja raus. Nicht? Also pass auf, der Gesetzgeber sagt, es gibt keine Winterreifenpflicht. Ja. Ja, interessierte Kreise sagen, ja, von O bis O. Ne? Von Oktober bis Ostern fährt man Winterreifen und von Ostern bis Oktober kann man Sommerreifen fahren. Ne? Das ist natürlich ein Riesengeschäft. Ja, für die Autobranche ist diese Reifenwechselsaison, du hast ja immer irgendeine Saison. Nicht? Also, entweder wird von Winterreifen auf Sommerreifen umgerüstet, nicht? Dann kommen die Osterferien. Ne? Da ist sowieso ganz schlecht, da wollen ja alle noch in Urlaub fahren, da gibt es also noch die Urlaubschecks. Mhm. Nicht? Und dann gibt es eine kleine Phase, wo man wieder Werkstatttermine kriegt, dann geht es schon mit den Sommerreifen wieder los, Sommerferien wieder los, dann wollen alle den Sommercheck haben. Mhm. Nach den Sommerferien ist es ja nicht mehr lange und dann müssen wieder die Winterreifen rauf, kriegst du wieder keine Werkstatttermine. Immer ist irgendwas. Es ist nicht? Und der Gesetzgeber spricht aber nicht von einer Winterreifenpflicht, sondern von einer situativen Winterreifenpflicht. Okay. Ja, wenn man jetzt also sagt, ich will auch im Winter mit meinem Auto fahren, auch wenn Schnee liegt auf der Straße. Dann ist Sommerreifenverbot. Dann musst du Reifen auf deinem Fahrzeug haben, die diesen Witterungsbedingungen gewachsen sind. Ja. Ja, und das sind Reifen, die an der Reifenflanke dieses Alpin-Symbol haben, mhm. Ja, und eben als Winterreifen definiert sind. Sommerreifen haben... Haben meine Ganzjahresreifen dieses Alpin-Symbol? Ja. Okay. In der Mehrzahl der Fälle haben die dieses Alpin-Symbol und gelten damit vor den Augen des Gesetzgebers als vollwertige Winterreifen. Okay. Ja, die haben eine etwas andere Profilgeometrie und die haben auch eine etwas andere Laufflächenmischung als reinrassige Winterreifen. Also da ist der Positivanteil wieder ein bisschen größer gegenüber reinrassigen Winterreifen. Die haben der Negativanteil, also die Profilierung, ja, etwas grobstolliger, um eben Matsch und Schnee besser, mhm, abführen zu können und Wasser besser abführen zu können. Sommerreifen haben einen höheren Positivanteil, die bringen also mehr Gummi auf die Straße, um eben bei höheren Temperaturen kurze Bremswege zu erzielen. Mhm. Gut. Jedenfalls ist in der Praxis ist es so, wenn du ein Auto fährst, auf dem Reifen montiert sind mit dem Alpin-Symbol, dann darfst du auch im Winter, wenn Schnee auf der Straße liegt, fahren. Hast du ein Auto, wo dieses Alpin-Symbol nicht auf der Reifenflanke drauf ist, dann darfst du im Winter auch fahren, aber nur dann, wenn die Straßen trocken sind. Mhm. Also kein Eis und Schnee auf der Straßenoberfläche ist. So ist es. Ich überlege gerade, dann sind wir eigentlich durch, ne? Licht haben wir in einer separaten Sendung behandelt. Genau. Ja, das ist ja in der dunklen Jahreszeit. Ja, aber das muss ja sowieso immer perfekt funktionieren. Ja. Nicht, es geht also, um es nochmal zusammenzufassen, wenn man ein Auto winterfit macht, sollte man natürlich an die Ausrüstung denken, also einen Eiskratzer drin haben, vielleicht eine Decke, ein bisschen so Reservefläschchen für Gaskocher. Ne, das nicht, aber ich würde auf jeden Fall immer Reserve für die Scheibenwaschanlage haben, denn wenn man mal auf so einer richtig salzverkrusteten Autobahn unterwegs ist. Dieser komische graue Film, der sich dann immer wieder bildet. Der ist nach dreimal Scheibenwischen ist der wieder drauf. Ja. Und dann irgendwann sagt man so, jetzt kann ich nichts sehen, also wird nochmal gespritzt. Ja. Und da verbrauchst du, wenn du einmal von Hannover nach Hamburg fährst, das ist also ein Scheibenwaschtank leer. Ja? Und damit haben wir noch ein Thema, die Wischerblätter. Ja, die gehören eigentlich auch zum Winterfit machen. Ja, absolut, weil im Sommer, da merkst du es nicht so. Im Sommer hast du immer so das Problem, ach, es regnet zu wenig. Ja, weil die Blätter runter sind. Und dann rumpeln die über die Fliegenleichen. Ja. Und diese Chitinpanzer, die zerschlitzen natürlich die Wischerlippen und entsprechend schartig sind die dann. Und im Winter merkst du es dann. Da merkst du es dann und da sollte man dann eben erstmal Scheibe schön sauber machen. Auch übrigens wichtig, die Innenseite der Scheibe, ja, also da, wo man immer nur schwer rankommt durch den Armaturenaufbau, da ist ja irgend so ein Fogging, keine Ahnung, wenn du jetzt im Auto rauchst oder irgendwelche Kunststoffausdünstungen, die kleben auf der Innenseite der Scheibe und beflügeln den Beschlag. Also wenn du jetzt mit feuchtem Mantel ins Auto einsteigst, dann beschlägt die Scheibe, wenn die Fogging verklebt ist, viel schneller als nicht. Ja, als aber da kannst du ja wirklich mit einfachem Glasreiniger ran. Kannst du mit einfachem Glasreiniger ran, aber du musst da eben irgendwelche Verrenkungen machen. Nicht? Man kommt da eben relativ schlecht ran. Ist aber dringend empfehlenswert, gehört auch eigentlich noch mit zum Winterfit machen, dass man im Herbst mal die Innenseite der Scheibe sauber macht und bei der Gelegenheit dann auch gleich mal den Pollenfilter wechselt. Denn wenn der Pollenfilter zugesetzt ist, dann ist die Belüftungsfunktion behindert und du kriegst eben keine trockene Außenluft ins Auto, die den Beschlag vermindert. Ne? Kann ich den selber wechseln? Nee, das ist Werkstatt. Nee, das kannst du schon selber wechseln. Also in der Mehrzahl der Fälle. Man muss gucken, wie, aber geht schon. Ja, und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Nimmt man jetzt einen normalen oder einen mit Aktivkohle-Funktion? Die Aktivkohle-Pollenfilter, die nehmen auch noch Gerüche von außen mit weg. Das schadet ja nun nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wenn du jetzt irgendwie im Tunnel stehst und vor dir blagt da so ein albanischer Sattelschlepper irgendwas raus, dann riechst du es wenigstens nicht. Das ist auch krass, was da teilweise für osteuropäische LKW hier. Ja, jetzt macht aber auch ein anderes. Nein, die Osteuropäer ist nicht schlecht. Andere gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Ja, eben. Ja, ja, also, das ist auch noch so ein Ding. Ja. Winterfit. Holger, haben wir noch so ein Thema, ne? LKW. LKW fahren. Ich habe früher mal, aber das ist auch eine andere Sendung, ich wollte früher mal einen LKW-Führerschein haben, weil ich dachte, das wäre vielleicht ne, so König der Landstraße, Romantik und sowas. Wahrscheinlich ist es das auch nicht mehr. Naja, gut, du musst ja jetzt nicht im Fernverkehr beruflich unterwegs sein, aber du kannst ja vielleicht mal irgendein... Naja, ich habe was ich ja gerne mal fahren würde, wäre wie hier diese Ex-Army-LKWs von den Steel Buddies, so ein Ding, weißt du, so mit zwei Auspuffrohren an der Seite. Ach so, so ein Ding. Ja, ich hab ja einen Ford Transit, da komme ich dann schon dicht an. Du bist nah dran, ja. Ich fühl mich... King of the Road, Holger Prinz, Klein. Der Prinz der Landstraße ist wieder unterwegs. Andreas Kessler, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und in einer Woche gibt's schon die nächste Folge, allerdings nur für diejenigen, die mindestens ein Rundfahrtticket gelöst haben.